Seite, was die, was man ist, ne? Ja, schon. Herzlich willkommen, Lothar Bodingbauer begrüßt euch zur physikalischen Soiree-Ausgabe 193. Und wenn es in der vorigen Ausgabe 192 um die Milchstraße gegangen ist, dann geht es dieses Mal um die Wasserstraße. Um eine Wasserstraße, und zwar eine sehr bedeutende, nämlich die Donau. Und da kratzen wir schon eine wilde Kurve, weil wir sind jetzt in dieser Sendung nicht in der Physik, sondern einfach, Frau Jilek, in der... Nein, Archäologie nicht jetzt besonders. Das ist, naja, man kann schon sagen, das ist Landschaftsarchäologie. Das Landschaftsarchäologie. Landschaftsarchäologie kann man das eigentlich groß umschreiben, ja? Kulturanthropologie sagt man nicht mehr. Nein, eigentlich in dem Fall ist das, also das ist eigentlich kein Wort, wie wir sie halt verwenden. Nein, das ist also ich würde sagen, für das, was wir tun, und das ist hauptsächlich also das Welterbe, die Vorbereitung vom Welterbe an der Donau, dann ist das eigentlich eine Art von, wir behandeln eigentlich die gesamte Landschaft an der Donau mit den einzelnen Monumenten, die da dazugehören. Bevor ich frage, wer da die Gegenwart dann macht, also die gegenwärtigen Vorkommnisse und politischen Situationen, stelle ich sie einfach mal vor. Mhm. Sonja Jilek vom Institut für Geschichte an der Universität Wien. Ja. Danke für die Einladung. Ich bedanke mich für das Interesse von Ihrer Seite. Schon, und es ist so schön, dass Sie uns da jetzt von der Milchstraße ein bisschen runterholen auf die Erde. Auf die Erde nämlich. Ich habe die Donau schon sehr lange auf meiner Liste, weil es einfach so eine schöne Verbindung ist zwischen so vielen Kulturen und Landschaftsräumen. Und natürlich eben die Wissenschaft, die dabei steckt, ist ein bisschen mehr wie das, was man halt bemerkt, wenn man mit dem Fahrrad einmal Donau abwärts sieht. Also Sie als Archäologin sehen ja weit in die Vergangenheit. Das hatten wir übrigens auch in der letzten Sendung. Dieser Blick in die Vergangenheit, wenn man ins Universum hinausschaut. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Wir schauen halt zurück in der Zeit. Ja. Sozusagen. Und wie weit schauen Sie denn da zurück? Naja, mindestens 2000 Jahre, nicht? Ja. Zumindest in dem Bereich, wo wir arbeiten, es handelt sich ja hier, wir behandeln ja im Großen die Grenzen des Römischen Reiches. Ja. Wobei die Grenzen des Römischen Reiches, wie Ihre Zuhörer ja auch wissen, das reicht halt durch ganz Europa, aber auch durch den Nahen Osten und nach Nordafrika, also rund ums Mittelmeer. Das heißt, dieses Welterbe, dieses schon existierende, ich sage dazu ein bisschen später vielleicht etwas Genaueres, umfasst eigentlich drei Kontinente. Und wenn wir die einzelnen Länder, so wie sie heute sich darstellen in der Politik, sind das 20 Länder. Ja. Das heißt, es ist an sich ein riesiges Potenzial für ein multinationales Welterbe. Die kürzeste Donau, das kürzeste Stück Donau hat Moldawien mit 340 Metern. Ja. Waren Sie schon einmal dort? Haben Sie das schon mal gesehen? Habe ich selber nicht gesehen. Ich komme aber heuer bei unserer Abschlusskonferenz nach Rumänien. Aha. Und da hoffe ich, dass wir dieses kleine Stück von der anderen Seite sehen. Mal abspazieren. Sie haben, und das war eben auch Anlass, dass wir uns heute treffen, eine Konferenz jetzt gehabt, die Donau, Limes Landschaft, Lebenswelten. Und das war organisiert im Rahmen des International Danube Limes Days 2014, Wahnsinn, ja, in der Sky Lounge der Uni Wien hat das Ganze stattgefunden. Sky Lounge der Uni Wien, wie dürfen wir uns das vorstellen? Also die Sky Lounge der Uni Wien, habe ich gelernt, ist ein relativ neues Gebäude. Das liegt am Donaukanal unten, gleich neben der Rossauer-Kaserne. Das ist adaptiert worden von der Uni Wien für die, ich glaube, die Wirtschaftsuni ist da jetzt drinnen, und die hat ganz oben am Dach wirklich so ein gläsernes Geschoss für Konferenzen und Tagungen. Und wenn man da drin steht, dann hat man einen Rundumblick über die Innenstadt am Kahlenberg, auf die Votivkirche, fast bis zur Donau. Richtung Norden. Und das ist wirklich, also es war ein fabelhafter Tagungsort für uns und natürlich auch für unsere internationalen Gäste. Wie lange waren Sie da zusammen? Eineinhalb Tage haben wir unsere Konferenz gehabt. Wer kommt da eigentlich alle zu so einer Tagung? Also prinzipiell versuchen wir uns immer mit unseren Instituten, das heißt das Institut für Geschichte, aber auch das Institut für österreichische Geschichtsforschung, das ist ja schon älter als 150 Jahre, das ist sozusagen das Geschichtsforschungsinstitut, wo wirklich hauptsächlich Forschung betrieben wird, nicht so sehr das Universitätsinstitut, wo halt viel Lehre gemacht wird, die Lehrer werden ja ausgebildet dort. Also beide Auditorien sozusagen, Hörer, Studenten, ehemalige Absolventen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung im Archivbereich zum Beispiel, das sind alles Interessierte, die man in so einem Fall anschreiben kann. Und wir hatten auch wirklich, also ich glaube 70 oder 80 Hörer, die auch ein bisschen fluktuiert haben. Am Freitag waren es ein bisschen mehr, am Samstag natürlich, wenn man Samstag Veranstaltung macht, ein bisschen weniger. Aber die haben alle unseren interdisziplinären Ansatz ganz toll gefunden, weil ich da vielleicht ein bisschen erklären. Wir haben also den Limes nur als Ausgangspunkt genommen, ja. Diese nördliche Grenze des Römischen Reiches. Diese nördliche Grenze des Römischen Reiches. Wir haben gesagt, unser Welterbe ist eben der Limes, aber wir wollen ein bisschen über den Tellerrand schauen. Das heißt, wir wollen uns nicht nur den Limes anschauen, sondern wir wollen uns den Donauraum anschauen in seinen naturräumlichen Gegebenheiten. Wir wollen uns den Donauraum ein bisschen von der Handelsseite anschauen, von der Schifffahrt, wie hat das stattgefunden, beziehungsweise andere Grenzsituationen, andere Reiche, in denen die Donau ebenfalls Grenzgebiet gewesen ist. Ja. Und vielleicht, um das nochmal genauer zu erklären, dieser internationale Donau-Limes-Tag, den haben wir im Rahmen unseres aktuellen Regionalförderungsprojektes Danube Limes Brand, das wird vom Südosteuropa-Programm kofinanziert, in dem wir 8, 9 Partner zusammenarbeiten. Wir haben da in diesem Rahmen einen internationalen Donau-Limes-Tag so quasi eingeführt, das erste Mal. Das heißt, wir haben alle unsere Partner gebeten, von Österreich bis ans Schwarze Meer, in allen 8 Ländern ein Event zu gestalten und das gemeinsam mit verschiedenen Gruppen, jeder konnte definieren, welche Zielgruppen er anstrebt, das gemeinsam zu feiern, dass die Donau sozusagen in Zukunft und der Donau-Limes als Grenzregion in Zukunft eine einzige Einheit sein sollen unter UNESCO-Schutz. Und dieser UNESCO-Schutz, das ist Status Weltkulturerbe. Genau, es gibt, also das kann ich jetzt vielleicht genauer erklären, der Hadrianswall ist an sich die römische Grenze, die seit 1987 schon Weltkulturerbe ist. Hadrian's Wall, das haben wir in Englisch gelernt. Genau. Ja. Und dieser Hadrian's Wall ist bezeichnenderweise gemeinsam mit der chinesischen Mauer zusammen UNESCO-Welterbe geworden, 1987. Aha, 1987 erst, ja. Ja, erst. Was hat denn der Hadrian's Wall, wer hat denn den draußen gehalten und was hat er drinnen gehalten? Was war der Hadrian's Wall für eine Grenze? Der Hadrian's Wall war genauso eine römische Grenze, nur ist es keine Flussgrenze gewesen, sondern die Römer haben eine Mauer gebaut. Ah ja. Und zwar von einem Meerende bei Carlisle zum anderen Meerende, das ist heutiges Newcastle. Ah ja, klar, genau. Da wurde eine riesige Mauer von Hadrian natürlich, Hadrian's Wall, wurde die Mauer gebaut mit Turmanlagen und Toren und Kastellen. Und das ist ja heute in der englischen Landschaft, die ja nicht stark besiedelt ist, natürlich wunderbar erhalten. Das heißt, ich habe selber so Pilgrimages mitgemacht, die so alle 10 Jahre stattfinden. Da wandert man so den Wall entlang. Der ist also ich würde sagen, zu 70% noch wirklich deutlich in der Landschaft zu sehen und geht über Hügel auf, Hügel ab. Und ist wirklich ein extrem imposantes Zeugnis, ja. Und 1987 dann mit der chinesischen Mauer Weltkulturerbe. Genau. Was gibt's denn da sonst noch bei den Weltkulturerben? Da gibt's ja auch, es sind nicht diese 7 Weltwunder, das ist was anderes. Nein, genau. Nein. Fällt mir was ein, UNESCO-Weltkulturerbe? Ja, Wien zum Beispiel, die Innenstadt von Wien, ja. Ah ja, da gibt's ja so wunderbar. Ach, sind das diese, aber, der Denkmalschutz ist wieder was anderes, aber das ist hochinteressant. Da gibt es so Schilder, als Kind habe ich das gesehen, so blau-weiße Schilder. Das ist Kulturgüterschutz. Oh, na, schaut euch das an. Kaum taucht man einmal ein. Aber es ist nicht so, dass das nicht in irgendeiner Form zusammenhängen würde. Es hängt nur, Kulturgüterschutz hat nicht direkt jetzt mit der UNESCO zu tun. Dieses UNESCO-Label sozusagen, diese Plakette, die man bekommt, die vergibt die UNESCO selbst. Die Wachau ist doch auch sowas. Genau, die Wachau, der Neusiedlersee zum Beispiel, ist eine gemeinsame Welterbestätte zwischen Österreich und Ungarn. Und diese blau-weißen Schilder an den Häusern als Kind, dieses Haus ist denkmalgeschützt und darf im Krisenfall nicht zerstört werden. Das ist Kultur. Hat mich tief beeindruckt, dieser Kulturgüterschutz, weil es hat nämlich dann jetzt vor einigen Jahren, habe ich an einem hässlichen Haus ein Schild gesehen, da ist drauf gestanden, dieses Haus ist nicht denkmalgeschützt und darf im Krisenfall zerstört werden. Und diese Schutzsachen sind schon sehr interessant. Was verfolgt die UNESCO für Ziele? Warum macht man das? So Weltkulturerbe? Na, Weltkulturerbe ist prinzipiell eine Definition, dass das Erbe, dieses eingeschriebene Erbe ganz einfach für die gesamte Menschheit einen bedeutenden kulturellen Wert darstellt oder naturellen. Ne? Es gibt ja Naturerben genauso. Ne? Das heißt, es ist jetzt nicht notwendigerweise müssen Menschen dieses Bauwerk oder dieses zu Nein, es gibt auch Erbe Naturerbe, zum Beispiel die Dachsteinregion, die ist zum Beispiel ein Naturerbe, ein UNESCO-Naturerbe. Und die hängenden Gärten von Babylon, das sind die sieben Weltwunder. Das sind die sieben Weltwunder. Das naja, aber das ist ja. Ja, aber so, da gibt es ja nicht mehr viele. Gar nicht so leicht. Ja, verstehe. Pyramiden, nicht? Ich meine, ja. Das die großen Dinger. Die großen noch, Heuer. Ja. Das heißt, die Donau sollte jetzt praktisch als Limes Weltkulturerbe werden. Also als Wasserstraße. Nein, und zwar ist es jetzt so gewesen, dass um 2000 die deutschen Kollegen, die haben ja auch so einen gebauten, faktisch einen Mauerlimes. Und zwar ist der 550 Kilometer lang, zieht sich durch vier deutsche Länder. Und die wollten eben auch diesen Teil, haben sie gesagt, das machen wir auch zum Welterbe, weil das ist ja eigentlich auch genauso bedeutsam wie der Hadrianswall. Ja. Und daraufhin haben wir als Archäologen und in der Community, das ist eine relativ kleine Community, die sich mit sogenannter Limes-Archäologie beschäftigt, wir haben gesagt, na ja, aber das ist ja eigentlich das Gleiche wie der Hadrianswall in seiner Funktion, in seiner zeitlichen Dimension. Das heißt, es macht ja gar keinen Sinn, wenn jetzt zwei Städten einreichen, separat dann Weltkulturerbe werden, wenn es eigentlich um die gleiche Sache geht. Und da muss man sagen, da war wirklich eine große politische Entscheidung, die auch Kollegen in England massiv unterstützt haben, da müssen wir ihnen wirklich sehr, sehr dankbar sein, ja, dass die englische Kulturpolitik gesagt hat, wir geben den Hadrianswall auf als Welterbe und wir sind sozusagen bereit, den Kopf der Schlange eines multinationalen Welterbes zu werden. Das heißt, es wurde der Name Hadrianswall als Welterbestätte komplett gestrichen. Ja. Das Ganze firmiert jetzt als multinationales Welterbe Grenzen des Römischen Reiches. Aha. In Englisch Frontiers of the Roman Empire. / Hadrianswall. Das heißt Sektion Hadrianswall. Ja. / Hadrianswall. Ja, genau. Und genau dasselbe haben die Deutschen gemacht. Die haben sich dann faktisch angeschlossen, multinationales Welterbe, Grenzen des Römischen Reiches. Abschnitt obergermanisch-rätischer Limes. Dieser gebaute Limes. Da. Genau. Und dann haben wir 2005 bis 2008 hatten wir im Europa-Kulturprogramm so ein Forschungsprojekt, wo wir ein Netzwerk einmal auf die Beine gestellt haben, was eigentlich für einzelne nationale Abschnitte in Europa vorhanden sind, wer gerne mittun würde. Und im Zuge des Projektes als Resultat ist dann auch noch der schottische Antonino-Wall eingeschrieben worden 2008. Das heißt, im Moment gibt es drei Abschnitte, ungefähr insgesamt 1000 Kilometer lang, von dieser europäischen Grenzlinie, die schon den Welterbestatus haben. Das heißt, die haben auf jedem ihrer einzelnen Monumente bzw. Orte haben die schon ihr Level. Und was wir jetzt seit 2008 machen, ist, dass wir versuchen, nach und nach die einzelnen Länder an der Donau, also von Bayern bis zum Schwarzen Meer, ebenfalls an dieses bestehende Welterbe anzuschließen. Das ist insofern ein bisschen einfacher als die normalen Welterbenominierungen. Zur Erklärung vielleicht, eine Welterbenominierung muss ein Land souverän, also man muss auf die Vorschlagsliste eines Landes kommen. Ja. Ja. Und dann gibt es auch nur die Möglichkeit, meistens bauen die Länder über 10, 15 Jahre ihre Vorschlagslisten auf. Ja. Dieser Limes, der sich ja eigentlich in den nationalen Einheiten immer nur anschließt, hat es ein bisschen einfacher. Der braucht auch nicht extra nochmal begutachtet werden, ob das jetzt wirklich welterbewürdig ist. Ja. Er schließt sich sozusagen nur an, während bei neuem Welterbe, zum Schluss ist, glaube ich, Seckau ist eingeschrieben worden von Österreich, da muss man natürlich immer ganz genau nachweisen, warum das wirklich welterbewürdig ist. Mit diesen Limes-Abschnitten haben wir es ein bisschen einfacher, weil das schon Welterbe ist und wir schließen uns an. Es muss natürlich schon eine dementsprechend gut vorbereitete Nominierung sein, nicht? Das ist schon klar, nicht? Was verfolgt die UNESCO für Ziele damit, etwas zum Welterbe zu erklären? Prinzipiell ist es natürlich schon ein Schutz. Also der langfristige Schutz, der langfristige und wirklich nämlich auch qualitätvolle Schutz, das ist auch ein wichtiges Schlagwort. Ja. Also mit einem UNESCO-Level sollte man dementsprechend mit der Stätte auch umgehen. Ich meine, wir alle kennen die Diskussion in Wien über den Hochhausbau. Es sollte nicht höher gebaut werden als die Sichtachsen, zum Beispiel vom Belvedere Richtung Innenstadt. Da gibt es ja, in der Zeitung sieht man ja immer wieder die Konflikte zwischen Immobilien und Interessen von verschiedenen Teilen in der Stadt. Ja. Es gibt auch die Interessen beim Semmering-Welterbe zwischen dem, die den Tunnel bauen und denen, die die Landschaft möglichst intakt und ohne Veränderungen halten wollen. Ja. Also da gibt es Interessenskonflikte, die man diskutieren muss. Das ist ganz, aber das fördert die Diskussion. Ja. Also es gibt eben diesen UNESCO-Schutz und dieser Schutz bedeutet, man darf es eigentlich, ohne dass man den Schutz riskiert, und dieses Level riskiert, darf man das eigentlich nicht großartig verändern. Ja? Aber dieser Level ist ein sehr hochstehender Level. Das heißt, politisch wird der sehr akzeptiert als Grenze, wie weit man drunter gehen kann. Ja, natürlich, natürlich. Das, prinzipiell ist das schon eine der hochwertigsten Levels, die man haben kann für ein Objekt oder für eine Landschaft. Ja? Das ist ganz klar. Ja, weil die Tagespolitik natürlich dann mit all diesen Anforderungen davor Halt machen muss. Und genau. Da muss aber dann praktisch die Politik das vollständig abdecken. Es gibt trotzdem Diskussionen. Wir haben gesehen, zum Beispiel bei Dresden mit dem Bau der neuen Brücke, ja, die ja auch infrastrukturmäßig begründet ist, hat die UNESCO trotzdem beschlossen in ihrer Generalversammlung, dass das Welterbe-Level für Dresden aberkannt wird. Also das kann durchaus vorkommen. Ja, das ist nicht etwas, was irreversibel ist. Wenn die UNESCO findet, dass das ursprünglich eingeschriebene Welterbe massivst beeinträchtigt ist, dann gibt es eben auch die Möglichkeit, es wieder von der Liste zu nehmen. Mhm. Aber für den Tourismus ist natürlich ein UNESCO-Level eine hohe Qualität. Ne? Ja, klar. Weil damit kann ich werben. Ne? Ja. Und jetzt dieser Limes, der geht ja dann ja natürlich auch noch rundherum, oder? Da kann man natürlich. Ja noch weitermachen, Ende nie. Die größten Abschnitte sind eigentlich in arabisch sprechenden Ländern, nicht? Wenn man an den Nahen Osten denkt und in Nordafrika, also als Archäologe im Moment fällt es einem nicht so leicht, sich vorzustellen, wie die Zukunft dann auch für unsere Denkmäler ausschaut, ja. Nur muss man sagen, im Nahen Osten und auch in Nordafrika liegen halt viele von unseren Denkmälern, die sich auch noch teilweise wunderbar in der Wüste erhalten haben. Mhm, ja. Die liegen halt wirklich auch jetzt am Rand oder teilweise wirklich im Wüstengebiet. Mhm. Das heißt, wir hoffen, dass die also die nächsten 2000 Jahre überleben dort. Ja, ja. Und die UNESCO jetzt nur, dass man das auch einmal sagt, ist die Kulturabteilung der UNO, die sich um Bildung auch kümmert? Es geht um Bildung, es geht aber auch durchaus um Tourismus. Also auch da gibt's Studien, wie Tourismus, also wie die Vermarktung sozusagen des Welterbes vonstatten gehen soll. Aber das ist, wir reden immer von einer möglichst hochwertigen Qualität. Also da muss man sich wirklich bewusst sein, dass man Fachleute beschäftigt. Ganz wichtig ist das Management. Wie gehe ich damit um? Man muss ja auch wenn man so ein UNESCO-Label hat, muss man alle 5 Jahre eigentlich einen neuen Managementplan vorlegen der UNESCO. Man muss auch immer kurz-, mittel- und langfristige Pläne erstellen, wie damit umgegangen werden muss. Ja, also das hat schon ein Arbeitspensum. Ja, ja. Das sind Menschen beteiligt. Ja. ein Freund von mir ist UNESCO-Botschafter für die Südsee, oder UNESCO-Kontakt, glaube ich, sagt man, für die Südseeinsel Vanuatu. Und er erzählt ziemlich viele, ziemlich sehr interessante Sachen, wie einerseits die Arbeit funktioniert, was er alles macht und dann wie diese Kontakte funktionieren zwischen Paris und Vanuatu und welche Einflussmöglichkeiten es gibt und wer, also wirklich interessant. Ja, ja, nein, es ist sicher eine Möglichkeit, ganz einfach in globalen Dinge zu bewahren. Ja, das, und vor allem, es löst Diskussionen auf, wenn etwas gefährdet ist. Und das ist ja genau das, was am allerwichtigsten ist. Es wird thematisiert. Jetzt sind wir bei der Wasserstraße, bei der Donau. Also einerseits ist sie ja praktisch so dann eine Grenze, also dieser Limes. Auf der anderen Seite ist sie einfach eine Transitroute, die zwischen allen Ländern da einfach durchgeht und es eröffnet die Möglichkeit, aus dem Schwarzen Meer Kontakte zu knüpfen in den tiefen Schwarzwald, also wenn man so weit drauf marschiert. Es waren, glaube ich, die Griechen die ersten, die da. Nein, ich habe gerade eine nette Abhandlung gelesen, die von Seiten der Stadt Ulm oder von einer Institution in Ulm gemacht worden ist, die also nachweisen konnten, dass also wirklich schon in der Prähistorie Einflüsse über die Donau von Osten nach Westen gehen. Also ja. Da geht es dann um diese alten, um diese wirklich alten Figuren, wie bei uns zum Beispiel die Venus von Willendorf. Ja, ja, ja, ah, und da gibt's, so richtig da, alt. Da kann wirklich die Urgeschichte auch schon nachweisen, dass da die Einflüsse von Ost nach West beziehungsweise von West nach Ost wandern, ja, Venus, an entlang der Donau. Venus von Willendorf, wie alt? 5000 Jahre oder wie ist das? So in der Richtung, oder? Aber da, ich bin keine Urgeschichte. Nur nicht ja, 50.000. Nein. Also nein. So, da muss man schon ein bisschen. Nein. Nicht so alt. Aber prinzipiell ist dieser Austausch über die Donau, ja. Das ist ganz einfach durch alle historischen Zeiten, glaube ich, eine relativ einfache Möglichkeit. Dass Kultureinflüsse wandern. Ja. Ich meine, wenn man sich vorstellt, wie man überhaupt quer durch Länder reisen konnte oder sich bewegen konnte, wenn da alles Wald war, überwachsen, das war ja hochgradig undurchdringbar, denke ich mal, früher. Und da hast du eine Wasserstraße und da musst du das Schifferl bauen und du wenn du das schaffst, geht's dahin, also hoffentlich. Meine Vorstellung ist immer die, dass ich mir denke, ich gehe irgendwo hin und habe keine Landkarte. Ja, ja, genau. Okay. Wie orientiere ich mich? Ja. Ich meine, ich bin jetzt auch ein Kind der Nachkriegszeit. Das heißt, ich bin eigentlich auch nicht, ich bin in Wien aufgewachsen. Also ich bin nicht in den Bergen. Ich muss mich, ja, ja. musste mich nicht von Kind auch an irgendwelchen geografischen Merkmalen orientieren. Aber ich kann mir vorstellen, wenn ich keine Landkarte habe, dann ist wahrscheinlich ein Fluss, der jetzt auch nicht groß in verschiedenen Höhen verläuft, ja, ist wahrscheinlich wirklich die einfachste Art, irgendwo vorwärts zu kommen. Ja, ja. Nicht immer ganz einfach. Weil es gibt ja auch genug Schwierigkeiten am Fluss, aber entlang eines Flusses kommt man wahrscheinlich wirklich am einfachsten weiter. Ja? Aber kann man sagen, dass praktisch die Leute, die sich da entlang des Flusses bewegt haben, das mit Schiffen gemacht haben oder sind die da spaziert oder weiß man da was? Na, jetzt muss man aufpassen. Ja, ja. Also ich würde gerne über den Limes reden, weil da kenne ich mich aus. Okay, okay. Prinzipiell die Römer, wenn sie ein Gebiet erschlossen haben, ja. Das Erste, was sie gemacht haben, sie haben die Infrastruktur eingerichtet beziehungsweise verbessert. Das heißt, das Erste, was sie gemacht haben, sie haben Straßen gebaut. Ja, dafür sind sie ja berühmt geworden. Genau. Und Straßenbau ist keine leichte Sache. Ich war einmal im Sommer im Straßenbau, das muss man gescheit machen. Na wirklich, da kommt dann sonst irgendein Bach wieder, der schwappt das Ganze weg und das ist vorbei. Natürlich, ja. Es gibt ja, wir haben ja durch Grabungen nachgewiesen, wie so eine römische das sind ja eigentlich Autobahnen. Ja, ja. Nicht im römischen Sinn, aber im heutigen Sinn waren ja das transnationale Straßen, ja. Ja. Und diese Limesstraße, die auch die einzelnen Befestigungsanlagen und Orte an der Grenze verbindet. Das war auch eine transnationale Straße. Das heißt, die war hauptsächlich dazu da, nicht das Fuhrwerk faktisch von einem Ort 5 Kilometer weiterfahren. Die durften teilweise gar nicht auf diesen Überlandstraßen fahren, sondern dass die Soldaten dort weitergekommen sind, dass die Kuriere weitergekommen sind, das Postsystem sozusagen. Also es war eigentlich nicht jedem erlaubt, diese Staatsstraßen zu benutzen. Ja. Aber sie wurden natürlich gebaut, damit diese internationalen Verbindungswege einfacher werden. Und diese wirklich Long Distance. Genau. Man muss sagen, dass alles, was wir an baulichen Einheiten haben, sich zu 95-98% am rechten Donauufer befindet. Ja? Also das rechte Grenze, Moment, da müssen wir runterschauen. Das Südufer bei uns. Flussabwärts, also das südliche Ufer. Also in Österreich ist es das Südufer. Genau, alles, was unterhalb ist praktisch. Aber es gibt natürlich an einer Donau, also an einem Fluss, immer wieder auch natürlich Brückenköpfe. Ja. Das ist ganz klar, weil wenn man auch faktisch das Vorfeld sichern will, macht man natürlich auch auf der anderen Uferseite immer wieder etwas, eine Befestigungsanlage, damit man da sicher die Soldaten hin und her schicken kann. Es war auch das andere Donauufer zur Römerzeit sicher in engem Kontakt beziehungsweise benutzt. Wir wissen zum Beispiel, dass Pferde geweidet haben auf der anderen Donauseite, dass gewisse Güter hergestellt worden sind, die Römer dann auch benutzt haben. Das heißt, es war zwar nicht eigenes, also es war nicht Imperium, aber es war so ein Nutzland für die Römer. Außer es war natürlich Krieg, dann war das eingeschränkt. Nicht? Und war das schon als Handelsweg dann auch etabliert? Und natürlich als Handelsweg. Also es gab eine Schifffahrt, es gab eine zivile Schifffahrt und es gab aber auch eine militärische Schifffahrt. Also es gibt durchaus Nachweise für eine Donauflotte, eine militärische. Und immer abwärts, verstehe ich es ja, aber aufwärts, das war dieser Treppelweg, wo die Schiffe gezogen wurden. Genau. Also auch da hat man auch, wir haben in der Römerzeit relativ wenig Detailinformationen, wie dieser Handel stromaufwärts funktioniert hat. Wir haben aber bei unserer Konferenz ein schönes Forschungsprojekt eingeladen gehabt, das sich mit dem Donauhandel in der frühen Neuzeit beschäftigt. Ja? Ja. Und ich glaube nicht, dass die Situation, wie die Kollegen das dort geschildert haben, dass die sehr von der römischen Situation abweicht, weil die große Donauregulierung, die ja viel an der Donau verändert hat, jetzt den Donaulauf und die Gefährlichkeit für die Schifffahrt, das kommt ja erst später im 19. Jahrhundert. Das heißt, die Situation in der frühen Neuzeit, wie die Kollegen es intensiv erarbeiten mit vielen Archiven und Quellen, die kommt wahrscheinlich der römischen Schifffahrt relativ nahe. Ja. Also man hat sehr viel verschifft. Also ein schönes Beispiel, es gibt so ein Luxusgeschirr der Römer. Das hat so eine dunkelrote Farbe, wenn sie in ein Museum gehen, wo sie römische Funde hin. Das ist ganz charakteristisch. Das ist richtig Terrakottafarben, glänzend mit Stempeln außen. Das ist sozusagen das Augarten der Römer. Und das wurde zum Beispiel im Bereich Baden-Württemberg hergestellt. Und wir finden das aber bis ans Schwarze Meer. Ja. Aha, also so richtig so, wie das die heißt, Ausbreitung über den Wasserweg genau, einfach funktioniert. Das heißt, das kann nur mit dem Wasser über diese großen Distanzen verschifft worden sein. Weil das man kann schon in die Nachbarprovinz fahren, also bis nach Linz wird man schon mit dem Auto, mit dem Pferdekarren gekommen sein. Aber ich glaube, prinzipiell diese großen Dinge wurden wirklich sehr viel auf der Donau als auf Transport kennen. Verschifft. Ich habe gestern mit einem Botaniker gesprochen in Oberösterreich, der entlang dieser Transitwege, Eisenbahn, Autobahn, Bundesstraßen und eben auch der Donau forscht und schaut, wie sich die Pflanzen ausbreiten. Der hat genau das Gleiche gesagt, nur mit Pflanzenarten. Ja. Und er sagt, da geht die Post ab, was da wirklich an neuen Arten zu uns kommen und teilweise auch wieder verschwinden, je nachdem, weil die Eisenbahn nimmt derzeit an Bedeutung ab. Mhm. Der Handel geht viel auf die Straße. Mhm. Das merkt er. Und er ist schon relativ lange jetzt dabei, dass eben die neu ankommenden Arten wieder weniger werden. Und die haben dann auch ein bisschen auch die Diskussion Neophyten, sehen das völlig wertfrei, weil sie sagen, das ist einfach ein Kommen und Gehen. Aber die Neophyten-Diskussion ist in der Öffentlichkeit gar nicht wertfrei, also das Einwanderer und so, auf einmal wird das Ganze ganzer. Und das hatte die Donau eigentlich nie gehabt, es war immer so praktisch auch was Verbindendes. Es hat was Verbindendes, wobei ich gelernt habe, und das ist auch das Schöne in unserer Arbeit, ja. Wir müssen uns ja mit vielen verschiedenen Faktoren beschäftigen in diesem Welterbe. Aber auch als Archäologin bin ich mit vielen verschiedenen Disziplinen konfrontiert. Ich habe gelernt, dass eigentlich die richtigen Transitwege in der heutigen Zeit eigentlich relativ weit weg von der Donau verlaufen. Also bei uns geht das ja, auch die Westautobahn verläuft ja nicht zu nahe an der Donau. Auch die ungarische Autobahn zwischen Wien und Budapest läuft ja eigentlich im Hinterland. Und da sind die Anschlüsse an die Donau, zum Beispiel für den heutigen Donauhandel, gar nicht so einfach zu überbrücken. Ja? Aber verlaufen schon ungefähr so parallel. Also ja, aber so, dass man das wirklich, das gibt's schon, ja. Aber es ist diese intensivere Nutzung des Flusses. Ja, das ist, glaube ich, in der Römerzeit wesentlich ähnlicher gewesen, also wesentlich einfacher gewesen. Ja, ja. Weil da wirklich der überregionale Weg an der Donau entlang lag. Ja, ja. Ja? Während heute doch, ich meine zum Beispiel, wenn Sie nach Serbien, Bulgarien und Rumänien gehen, da gibt es keine großen Straßen an der Donau. Die sind ganz weit weg von der Donau. Ja, also das sind Regionalstraßen, die an der Donau entlang laufen. Das wollte ich zuerst fragen. Sie haben gesagt, praktisch entlang der Donau, also am Südufer, also am rechten Ufer, haben dann die Römer eben eine große Straße gebaut. Und die war so nahe wie möglich an der Donau. Wobei wir müssen uns die unregulierte Donau vorstellen. Ja, ja, das heißt, die ganz anders also, verlaufen ist. Die anders verlaufen ist, die viel, viel breiter war. Also dieses Augengebiet, das sieht man ja heute noch in ganz wenigen Teilen, auch östlich von Wien zum Beispiel, ja. das war ja kilometerbreit. Ja, ja. Und da läuft natürlich die Straße auf der sichersten Terrasse, ja. die nicht jetzt unmittelbar überschwemmungsgefährdet ist, weil die Römer waren ja technologisch und waren sich ja unglaublich fortgeschritten. Ja. Die haben sich nirgends hingesetzt, wo sie ständig in Gefahr war, weggespült zu werden. Und da gibt es eben mit diesen Terrassen eben die Möglichkeit, dass man eben, genau. je nachdem wie hoch man raufgeht. Genau, also wir sagen immer, die erste, zweite Terrasse ist eine gute Chance, wenn man an der Donau entlang geht, dass dort eine Villa war oder eben auch ein Kastell gelegen ist. Wenn man heute Mautern anschaut, sieht man sehr schön, dass das Kastell Mautern genau unter der Gemeinde Mautern liegt und die sitzt wirklich auf einer Terrasse über der Donau. Das heißt, wenn es in der Wachau Überschwemmungen gibt, Mautern, der Ort selber, es ist zwar rundherum das Umland betroffen, aber das Zentrum von Mautern ist immer ein bisschen erhöht und darum eigentlich nicht überschwemmt. Ja, jetzt wollte ich Sie aber gerade was fragen. Moment, was war das jetzt? Och. Wir haben als Transitroute gesprochen, die Donau. Als Transitroute. Genau. Also, was mich besonders fasziniert, eben, dass Sie einerseits die Donau eben beforschen als Transitroute, aber andererseits auch als Grenze. Also praktisch dieses Lineare, also das ist ja eindimensional, und aber auch dann eben dieser Übergang zwischen zwei Welten eigentlich. Ja, und zwar hat man das ja, sehr viele Leute vergleichen das immer mit dem eisernen Vorhang. Das kann man aber so kann man das eigentlich nicht sehen, weil es war eine durchaus durchlässige Grenze. Ja. Also der Handel hat über die Grenze funktioniert. Ich meine, es ist ja bekannt, dass wir mit Carnuntum, also im Osten, im Bereich Bratislava, an der Bernsteinstraße hängen. Und die Bernsteinstraße ist ja die große Nord-Süd-Achse, praktisch von der Ostsee, von der Baltischen See hinunter nach Norditalien. Aquileia ist ja der römische Hafen, praktisch Umschlaghafen für Bernstein. In der Antike. Und in Carnuntum schneidet sich das Ganze? Und in Carnuntum schneidet sich das Ganze mit der Ost-West-Straße, die Donau entlang geht. Der Glücksfall für Archäologen, oder? Ja, wir haben also jetzt im Projekt die slowakischen Projektpartner, die graben direkt am Burghügel in Bratislava, weil die haben sensationell, wirklich seit 2-3 Jahren haben die eine neue keltische Siedlung gefunden, die wir eigentlich schon immer vermutet haben, aber sie war nie wirklich nachgewiesen, und sie hatten jetzt im Zuge von Umbauten für das Parlament, hatten sie die Chance, dort zu graben, und sie haben wirklich eine große, große keltische Siedlung gefunden, aber in der keltischen Siedlung, und das ist die Sensation für uns, wirklich römische, man kann schon fast sagen, Prunkbauten, und zwar des 1. Jahrhunderts vor Christus gefunden. Also das ist durchaus vergleichbar den Befunden, die wir am Magdalensberg zum Beispiel in Kärnten haben, wo die Römer ja auch gesessen sind, um jetzt Eisen und Gold, das in den Alpen abgebaut worden ist, in den Tauern dort, um das direkt nach Rom zu bringen. Und so dürften die Römer auch in dem Oppidum, nennt man so eine keltische Siedlung, in diesem keltischen Oppidum, in Bratislava gesessen sein, beziehungsweise vielleicht auch nur Kelten, die wie die Römer leben wollten, das kann natürlich auch sein, weil sie haben dort in einer Siedlung, die normalerweise also wirklich eine Holzbausiedlung ist, haben sie plötzlich massive Steingebäude mit Wandmalereien, mit Mosaikböden, mit Funden von Weinamphoren. Also das ist ja eine Schicht, die das nutzt in der frühen Zeit, die muss unter römischem Einfluss gestanden haben, ja, oder zumindest muss sie die römische Lebensart gekannt und für sich angeeignet haben, ja. Und das ist wirklich insofern sensationell, weil das ist unser erster Beleg an der Donau von Bayern bis, würde ich schon sagen, bis nach Kroatien hinunter, über das erste Auftauchen der römischen Zivilisation sozusagen, der zivilisatorischen Eigenschaften, ja. In unserem Bereich. Also das war wirklich, das ist natürlich vor Limes Zeit, weil wir wissen nicht genau, sind die Römer schon bis hierher gekommen oder waren das eben nur romanisierte Kelten sozusagen. Aber das hängt sicher mit der großen Handelsstraße zusammen, um den Kreis zu schließen. Also die sind sicher dort gesessen, sollten es Kelten sein, sollten es Römer, die sind sicher dort gesessen, um diesen Handel, der Nord-Süd verläuft und der so wichtig ist, zu kontrollieren. Ja. Ich meine, das Ganze wurde ja deutlich weniger Menschen betrieben, als es heute gibt, oder? Das ist ja jetzt nicht so. Ja, auf der anderen Seite, wenn wir von der heutigen Zeit reden, wo Dienstleistung ja schon wieder so schrumpft, dann hat und haben natürlich die hat das Römische Reich wesentlich mehr Personal zur Verfügung gehabt. Und sie wissen ja, wie überall in allem Herren, ich glaube, das wird im Modernen her, ich habe keine Affinität jetzt direkt zu Soldaten in meinem Umkreis, aber ich meine, auch die möchten beschäftigt werden. Das heißt, also Militär muss ständig beschäftigt werden. Das heißt, die waren mit Straßenbau beschäftigt, wir kennen aus Deutschland zum Beispiel, dass sie Steinbrucharbeiten überwacht haben. Dass sie Ziegel geschlagen haben zum Beispiel. Ja, also na, und auch dann die pensionierten Offiziere. Genau, und wieder produzieren zum Beispiel dann eben die Pferde versorgen oder Pferde prinzipiell züchten für die Kavallerie oder Handel treiben. Also das gibt das dann, es gibt so eine ganze, es baut sich faktisch an den Grenzen entlang der Donau, baut sich eine Gesellschaftsschicht auf, die erstens einmal wahrscheinlich eine wesentlich höhere Lebenserwartung gehabt hat als zuvor. Das darf man ja nicht vergessen, weil das ist ja, es hat sich ja der sanitäre Standard massivst verbessert. Ich meine, wir alle wissen ja, dass die Römer die große Badekultur haben, die Fußbodenheizung, die Wandheizung haben wir ja eigentlich erst seit 30 Jahren wieder entdeckt, und das haben aber die Römer in ihren Thermen und in ihren Häusern ja und auch an der Grenze im größeren Stil durchaus gehabt. Ne? Es gab eine medizinische Versorgung, es sind sehr viele griechische Ärzte an diese Grenzstellen gekommen. Die haben natürlich nicht nur das Militär behandelt, sondern es kann durchaus auch sein, dass sie dann in den Städten neben den großen Lagern dann die Zivilbevölkerung mitversorgt haben. Ne? Und auch das Wissen weitergegeben haben. Und dann die Hygienestandards haben sich natürlich mit den Kanalanlagen, die Römer gebaut haben, mit den Aquädukten für die Wasserversorgung aus den nächstgelegenen guten Wäldern. Es hat sich alles massivst geändert seit der Zeit der Kelten im ersten Jahrhundert vor Christus. Jetzt hat diese Donau, die da praktisch verbindet und eben auch trennt, so interessante Bereiche, da gibt es so Tiefebenen und dann gibt es wieder so Tore. Und da gibt es ja nicht so viele. Also das Eiserne Tor haben wir alle irgendwie einmal gehört. Wachau ist auch ein Tor. Genau. Und weiter dann in Deutschland gibt es auch noch eins. Weltenburg. Weltenburg ist. Naja, das sind sozusagen, das war insofern. Da muss dann jeder vorbei bei diesem Tor, oder? Der Tor ist in dem Fall, glaube ich, nicht ganz der richtige Ausdruck. Wir bezeichnen das heute geografisch so, aber eigentlich handelt es sich ja da um schwierige Engstellen. Das heißt, der Fluss wird immer auf relativ schmale, natürlich wesentlich schneller fließende Bereiche zusammengedrückt, gedrängt. Und das macht es für die Schifffahrt natürlich viel, viel schwieriger, diese Teile zu passieren. Nämlich vielleicht abwärts geht es ja noch, aber aufwärts ist es dann einfach auch abwärts, Stromschnellen und so weiter. Auch abwärts ist es ein Problem, weil ich habe jetzt gerade auch bei diesem Symposium gehört, wie also das Eiserne Tor, dieser Abschnitt, der relativ lang ist in Serbien, wie dieses Eiserne Tor früher ausgesehen hat und dass man da wirklich auch massiv Felsen weggesprengt hat aus dem Fluss heraus. Ja. Ich bin mit dem Zug vorbeigefahren, wenn ich das damals richtig in Erinnerung habe, das war schon beeindruckend, also Eisernes Torgebiet. Also, weil es halt auch sehr, sehr lang ist. Ja, das ist also nicht nur 2 Kilometer, sondern es sind 20, 30 Kilometer, die sich das... Und wenn ich dann praktisch am Ufer entlang irgendwelche Schifferl raufziehe und das Ufer ist dann aber, keine Ahnung, 60 Meter weiter oben, dann habe ich echt ein Problem, weil was soll man tun? Ja, wobei die Römer, das weiß man, also das ist auch eine der größten Leistungen, die auch jetzt mit dem Limes direkt verknüpft sind. Die Römer haben ja dort eine vollkommen neue Straße angelegt. Das heißt, sie haben in den Felsen Löcher geschlagen und haben faktisch eine hölzerne Straße entlang dieser Felsen gebaut. Eine vollkommen neue Straße, die also wirklich eigentlich über dem Fluss gehangen ist. Ja? Mhm. Das war eine sensationelle Leistung zu der Zeit, ja, wie mit den Mitteln, die man hatte. Ja. Aber dadurch konnte natürlich trotzdem diese Straße benutzt werden. Ja. Und merkt man das archäologisch an den Toren, dass das ja irgendwas verdichtet hat oder dass da irgendwas Besonderes war? Ja, man merkt schon. Also meistens bei den Ausgängern sind dann größere Kastelle zum Beispiel. Wir unterscheiden ja zwischen Legionslagern, das heißt Legionen sind ja Truppen mit mindestens 6.000 Soldaten. Groß, aber, wie es sich anhört, Legion. Legion, aber das ist ja nicht nur die 6.000 Soldaten, da muss man ja gleich das Doppelte dazu rechnen an Dienstpersonal, an Leuten, die also die Pferde zum Beispiel versorgt haben oder die Soldaten. Putzen, Kartoffeln schälen. Ja, also das ist ein riesiger Tross. Ja. Das sind sozusagen die Eliteeinheiten, die platziert man ganz ganz bewusst an diese Plätzen. Tore, nein. Ah, okay. Die platziert man ganz, nein, eigentlich eben nicht. Aha. Sondern die platziert man ganz bewusst auf Großräumigkeit, ja? Ja. Das heißt, zum Beispiel in Wien ist das ganze, der ganze nördliche, das Machfeld zum Beispiel und Carnuntum, das sind zwei Legionslager, die behandeln und beschützen sozusagen das ganze Weinviertel die riesige Ebene vom Machfeld. Ja. Verstehe, die machen das zweite, nämlich dann diese Tiefebenen, also diese weiten Flächen. Die sind sehr oft in diesen weiten Flächen unterwegs. Während zum Beispiel bei diesen Engstellen sehr oft ein größeres Lager dann am Ausgang oder am Eingang ist. Also bei uns zum Beispiel in der Wachau ist dann am östlichen Wachauausgang sitzt dann das Kastell Mautern. Und das Kastell Mautern hat also auch Reitereinheiten, weil die natürlich wesentlich mobiler sind als die Infanterie, hat aber auch in der Spätantike dann nicht mehr 500 Mann wie in der Kaiserzeit, sondern hat dann 1000 Mann. Das heißt, es kriegt sogar einen Teil einer Legion. Mhm. Und das zeigt schon die Bedeutung von diesen Orten, die natürlich dann die ganzen Engstellen auch patrouillieren. Mhm. Ja? Und patrouillieren, damit man verhindert, dass irgendwer einwandert, aber auch Steuern wahrscheinlich kassiert. Ja, das ist wirtschaftlich eine Frage der Wirtschaft, weil da kassiert man Zölle, nicht? Über gewisse Kanäle, die versucht man natürlich auch zu steuern, nicht? Dass die Leute immer bei gewissen Furten drüber gehen und die tut man dann im Endeffekt kontrollieren und besteuern. Aber es ist natürlich auch so, dass man diese Strecke patrouilliert und kontrolliert mit Türmen. Es hat sich ja in Bach-Arnsdorf zum Beispiel, ganz eine kleine Gemeinde mitten in der Wachau, hat sich ja noch ein sehr gut erhaltener, bis zum zweiten Stockwerk erhaltener römischer Turm. Mitten in einem ganz kleinen Ort steht der heute noch. Ja, kann man sich anschauen. Direkt also relativ knapp am Donauufer eigentlich. Ja. Und dass man jetzt durchschippern kann mit seinen Gütern, ohne Zölle zu zahlen, das ist ja noch internationale Wasserstraße, das gibt es ja auch noch nicht so ganz lange. Nein. Also Zölle gab es Unmengen, haben wir vorige Woche gerade gehört, auch in der frühen Neuzeit. Also es gab Unmengen von Zollstellen, wo immer wieder neue Zoll eingehoben wurde. Die Römer hatten ein bisschen ein großzügigeres System, da waren große Zollgrenzen, nicht in jeder Provinz, aber da gab es gewisse Provinzverbände, also eine große Zollgrenze zum Beispiel war am Inn, zwischen dem heutigen Bayern und Österreich. Das ist Passau. Bei Passau, genau. Bei Passau. Und dort hat man, wenn man diese Grenze passiert hat, hat man massiv Zoll zahlen müssen. Mit welchem Argument eigentlich? Naja, es gab eine Provinzeinheit war ja auch eine in sich verwaltete Einheit mit dem dementsprechenden Statthalter. Der hat natürlich auch das Geld einheben, Steuern eintreiben müssen. Und diese Einheiten haben natürlich auch Interesse gehabt, dass sie ihre eigene Steuer erhöhen, nicht im Gegensatz zur Nachbarprovinz. Das ist, man hat natürlich versucht, wenn man dem Nachbarn beliefert hat, dass man ihn dafür auch irgendwo einen gewissen Zoll abzahlen lässt. Ne? Aber mit welchem Argument hat man ihm das abgenommen? Hat man gesagt, du zahlst jetzt einfach, weil gerade da bist oder du hilfst uns damit, die Wasserstraße zu erhalten oder unsere Straßen zu erhalten? Oder war das einfach, ich habe ein Schwert und du bist auf der Verliererseite? Nein. Also das funktioniert eigentlich wie heute, dass jede Administration interessiert ist an ihren eigenen Einnahmen. Und das wird auch akzeptiert? Und das, ja, natürlich, das war ja festgelegt. Die Bürokratie im Römischen Reich war ja unglaublich. Im Vergleich, glaube ich, zu den Griechen waren die Römer extrem effizient in der Verwaltung. Und die hatten aber keine negativen Zahlen, wenn es stimmt, oder? Sonst wäre es nie untergegangen. Ja, genau. Und so als internationales Gewässer war das dann im 19. Also, Jahrhundert dann erst. Ja, das war sicher kein internationales. Ja, ja. Das war ein von den Römern kontrolliertes Gewässer. So haben sie es gerne dargestellt. Das hat natürlich auch nicht immer funktioniert, weil wir alle wissen, Makarel ist in Wien gegen die Markomannen marschiert. Ja, ja. Das heißt, die Markomannen haben in Stämmern und in Scharen die Grenze überrannt und die Römer haben nur versucht, Schadensbegrenzung zu betreiben. Die sind ja bis nach Italien gekommen, ja. Da gibt's ja dann im Endeffekt in 500 Jahren Römerherrschaft in Österreich gibt's ja dann ganz, ganz viele Abschnitte, wo entweder zwischen den Provinzen gekämpft worden ist, wo halt Kaiser zum Beispiel von einzelnen Heeresteilen aufgerufen worden sind und von von in Pannonien ein anderer Kaiser aufgerufen worden ist, dann waren diese Heeresgruppen gegeneinander, sind die gegeneinander angetreten. Das heißt, das war eigentlich wie eine interne Revolte. Mhm. Aber es gab natürlich immer wieder auch den Kampf gegen die äußeren Feinde, die aus den unterschiedlichsten Gründen eben ins Römische Reich eindringen wollten. Einer der wesentlichen war sicher das ökonomische Element, ja, dass das ganz einfach wesentlich besseres Leben und wesentlich gesicherteres Leben im Römischen Reich gegeben hat als im freien Germanien. Wobei man sagen muss, dass unser Verständnis heute vom freien Germanien sich schon sehr von dem unterscheidet, was ich noch in der Schule gelernt habe. Also die Stammeseinheiten und die Hierarchie und die prinzipiell die zivilisatorischen Fähigkeiten der sogenannten germanischen Stämme waren wesentlich höher, als man sie früher angenommen hat. Ja. Warum hat sich das geändert? Da weiß man einfach jetzt mehr drüber. Da weiß man wesentlich mehr drüber, ja. Da hat man ganz gezielt Fragen gestellt, wie die Strukturen ausgeschaut haben. Man hat sich die Siedlungen angesehen. Man hat in den Siedlungen geschaut, wie bauen sich die auf? Was gibt es für Elemente? Mhm. Und durch die gemeinsame Auswertung Archäologie, Geschichte ist man da zu wesentlich anderen Ergebnissen gekommen. Mhm. Als wir das noch angenommen haben in den 70er Jahren in der Schule. Ja. Also das lässt sich heute nicht mehr so vergleichen. Ja. Ich habe das auch gehört von den, ich glaube, die Hunnen, die waren auch echt, die Hunnen, ja genau, die sind immer sehr böse weggekommen, also als die da einmarschieren, weil sie sich auch nicht an die Regeln gehalten haben, also an dieser ehrbare Kampf und so weiter, die haben ja da ein anderes System ja, gehabt. Ja, das ist auch immer die Frage, welche Mittel habe ich, nicht? Ja. Ich meine, das ist in jeder kriegerischen Auseinandersetzung, habe ich gleich ausbalancierte Mittel und oder Regeln. Habe ich etwas und Regeln oder habe ich etwas, was mich dem anderen automatisch überlegen oder macht. Oder unterlegen macht. Oder genau. Unterlegen macht. Ne? Das sind immer dann, wenn die einen mit Pferden operieren und die anderen aber eigentlich hauptsächlich Fußsoldaten haben, dann wird das ein Ungleichgewicht sein, weil ich mich nicht einstellen kann auf den Gegner. Ne? Und auch da wieder die UNO, die mit der Kriegsrechtskonvention, glaube ich, einfach so quasi Standards setzt, wie man Krieg führen darf oder was man eben genau nicht darf. Diese Zölle, praktisch diese internationale Wasserstraße dann im 19. Jahrhundert, warum ist eigentlich die entstanden? Wissen Sie da was? Warum wurde plötzlich das einfach durchgängig? Naja, es gibt ja viele Dinge, die wir dem 19. Jahrhundert verdanken. Ja. Also ich finde immer das schönste Beispiel, ich bin ja nicht so sattelfest in der Zeit, aber das schönste Beispiel ist ja immer die Zeitrechnung, nicht? Mhm. Also ich meine, mit dem Einführen der Züge und mit der Festzeit, also mit der Bahnhofszeit, Eisenbahn, ja, musste man sich natürlich auf eine einheitliche Zeitregelung verständigen. Ja. Vorher war es eigentlich egal, ob ich in Linz eine andere Zeitrechnung hatte als in Wien. Mhm. Nur mit dem Moment, wo ich Züge hin und her schicke, wo ich den Zug zu einer bestimmten Zeit abfahren lasse und dort ankommen lasse, dann ist natürlich eine Absprache über das Zeitverständnis ist natürlich eine ganz wesentliche Sache. Ja? Und damit das Einheitensystem und die Reproduzierbarkeit dieser früher Maria-Theresia-Einheiten, also ein Pfiff, ein Seidel und so weiter, da geht ja die Post ab. Da gibt's viele Dinge, die im 18. und 19. Jahrhundert wirklich uniformiert wurden, wo man sich auch wirklich, das ist ja das Bemerkenswerte, dass es eigentlich damals schon globale Lösungen gab, ja. Weil unsere Zeiteinheiten mussten ja von allen akzeptiert werden. Ja. Also da musste man ja eigentlich zustimmen, sonst hätte das ja nicht funktioniert. Ne? Und da waren auch dann diese Sternwarten, auch die Sternwarten in Wien, die Kufner Sternwarte zum Beispiel, die auch wirklich dann die Mittagslinie bestimmt hat, wann ist es genau 12 Uhr. Und da waren wiederum die Jesuiten in diesem Sternwartenbereich. Also das ist schon sehr, sehr, sehr interessant eigentlich, was da nämlich zu dieser Zeit abgeht. Ja, und vor allem, worauf man sich einigen kann. Ja. Ich meine, wir müssen uns nur vorstellen, worauf wir uns heute, wie schwer das ist, worum wir uns heute auf irgendwelche Standards verstehen wollen. Ja, und einen Meter, wollen. Und das sind dann wieder die mittelalterlichen Dinge, das wissen wir ja vom Stephansplatz nicht, wo dann eben die mittelalterlichen Maßeinheiten praktisch auf den Kirchen, an den Kirchenwänden zum Beispiel angebracht waren, damit jeder dort hingehen konnte und schauen konnte, wie lang ist eine Elle. Mhm. Also das sind zu verschiedenen Zeiten verschiedene Standardisierungen, die durchaus notwendig waren, um das Leben einfacher zu machen. Ne? Aber dann haben wir praktisch diese Internationalisierung der Donau und damit eben wirklich der Handelsweg. Vilshofen, glaube ich, hört es auf in Deutschland, dass man es befahren kann. Weiß jetzt nicht genau. Ja. Aber praktisch bis zum Schwarzen Meer. Und dann gibt's halt einfach auch politisch Probleme, wenn dann irgendwo eine Brücke in Novi Sad lange gesprengt in der Donau liegt. Und dann helfen alle zusammen, die wieder irgendwie rauszukriegen. Ich meine, wir müssen ja schon schauen. Es ist ja schon östlich von Österreich, ist die Dichte der Brücken ja wesentlich geringer als in dem obersten Donauabschnitt. Ja? Mhm. Ich war mal auf Urlaub in Ungarn und ich meine, da gibt es ja nur ein paar ganz wenige Stellen, wo wirklich Brücken über die Donau gehen und sonst muss man kleine Fähren benutzen. Ja? Aber ich meine, die ist auch richtig breit, die Donau dort und schon. Die ist schon richtig breit. Also und das wird aber noch intensiver, wenn man dann sieht, dass eben nur Brücke bei Novi Sad oder Brücke bei Belgrad und inzwischen Bulgarien und Rumänien hat sie bis vor einem Jahr überhaupt nur an dem unteren Abschnitt überhaupt nur eine Brücke gegeben, ja, zwischen Ruse und Giurgiu. Da gibt's jetzt bei Vidin eine neue Brücke. Und das zeigt ja schon, dass man über 400-500 Kilometer keine Brücke hat, ja. Also das ist ja für uns in unserem Bereich in Österreich ist das unvorstellbar. Ja, eben, nicht? Ja. Bei der Konferenz, die Sie gemacht haben in Wien, war das jetzt rein historisch oder war das jetzt auch mit den aktuellen Beziehungen zwischen den Anrainern? Aktuelle Fragestellung? Also und das ist das Schöne an dem Welterbe, also als Archäologin bin ich ja sehr viel in der Vergangenheit verhaftet. Ja. Aber wenn man sich mit dem Weltkulturerbe auseinandersetzt, dann ist ja auch sofort die Frage da, wie setze ich das um und wie profitieren eigentlich die Leute? Was haben sie eigentlich davon, wenn etwas Welterbestätte wird? Ja? Mhm. Und da ist natürlich das Schlagwort Tourismus und mehr Tourismus für eher vernachlässigte Regionen ist natürlich da ein großer Hoffnungsträger für den ganzen Donauraum. Weil es geht ja nicht nur, dass die großen Hauptstädte Legionslager oder römische Lager waren, Regensburg, Passau, Wien, Budapest, Belgrad, das waren alles Legionslager und sind jetzt Hauptstädte. Ja? Ja. Aber es geht ja auch um diese ganzen Abschnitte. Einer der markantesten ist zum Beispiel die kroatische Donaustrecke, die ist relativ kurz, die ist über 100 Kilometer lang. Mhm. Aber es fährt ja alles an die kroatische Küste. Touristen fahren nach Zagreb oder an die Naturschauplätze im Landesinneren. Aber die Donau dort ist eigentlich eine total vergessene, unterschätzte Region. Ja, mit den Städten Osijek, Vukovar ist natürlich im Krieg stark gestört. Mhm. Aber dort ist ja der Tourismus wirklich, wirklich da nieder. Ja. Und es ist aber das liegt aber nicht an der Gegend oder an dem, was man sehen kann, sondern das liegt nur daran, dass es eigentlich in einem abgelegenen Winkel von Europa heute ist, ja. Wo man wirklich gemeinsame Anstrengungen machen muss. Da hilft natürlich so ein Welterbe-Level, um so ein bisschen ein Zugpferd zu sein und andere da durchaus vorhandene kulturelle Highlights mitzunehmen, ja, weil die haben wunderbare Weinrouten und auch durchaus neu ausgebaute Weinkeller und Weinzentren. Mhm. Und es gibt auch sonst jede Menge Denkmäler, die man sich dort gemeinsam eben mit diesen Limes-Denkmälern anschauen kann. Und die Landschaft ist wunderbar. Also es gibt eigentlich keinen rationalen Grund, warum die Leute dort nicht in größeren Mengen hinfahren. Außer, dass es halt zu wenig touristisch beworben wird. Ja. Wie weit reicht denn dieser römische Limes der Donau entlang? Reicht er bis zum Schwarzen Meer? Bis zum Schwarzen Meer, also das wäre potenziell ja praktisch alles bespielbar. Ich habe gerade gehört, also dass 50 Kilometer vom Donaudelta, das ist neu ausgeschwemmt sozusagen. Das ist sozusagen der Schwemmkegel der Donau über die letzten Jahrhunderte. Aber bis zum Bereich von Dulcea und dann noch ein Stück weiter nach Osten, also das ins Donaudelta, das ist alles römische Grenze. Also man kann sagen, bis ans Schwarze Meer. Ich habe einen Freund, der hat so eine, wie heißen diese Fischerhütten? Daubel, oder? Kennen Sie das natürlich? Nee. Da muss ich noch genau nachschlagen. Ich bin auch keine Fischerin. Aber das sind so Fischerhütten an der Donau, die kann man, wenn man, glaube ich, beim Fischerverein dabei ist, mieten. Und jetzt weiß ich nicht, ob das dazugehört. Er hat auch eine Zille und da gibt's Menschen, die fahren dann mit der Zille von Wien bis ans Schwarze Meer. Und da gibt's so ein Netzwerk eben aber das ist eher mehr so subversiv-touristisch, also da praktisch ein informelles Netzwerk, wo man, welche Stationen man dann anfangen kann, dass man einfach wieder Nahrungsmittel oder wenn man irgendein Problem hat in der Zille, Also da gibt es schon Leute, die das auch wirklich befahren, ja, aktiv. Ja, ja, ja. Also, kann ich mir durchaus vorstellen. Ja, ja. Es gibt auch schon Leute, die da statt dem Jakobsweg faktisch die Donau entlang gehen. Es gibt ja, ein ja. ganz nettes Buch über 4,5 Millionen Schritte. Ja, heißt das. Gott, ja. Und die haben eben festgestellt, dass die am Jakobsweg so viele Leute schon gehen, das waren irgendwelche Kollegen aus Deutschland, ja, dass so viele Leute schon am Jakobsweg unterwegs waren. Sie möchten was anderes was machen. Anderes, sie sind ein bisschen abgeschreckt worden. Mhm. Und die sind wirklich über 3-4 Monate lang die Donau bis ins Schwarze Meer gegangen. Ja. Also es ist auch zum Beispiel die ganzen neuen Radwege sind ja jetzt, sind ja, das Ziel ist ja faktisch einen durchgehenden Radweg von Bayern bis ans Schwarze Meer zu schaffen. Und einzelne Teile sind ja durchaus schon auch wirklich als Radweg befahrbar. Wir sind überhaupt bestens ausgebaut. Nicht? Wir sind ja in Österreich einer der ältesten Radwege in Europa an der Donau. Da ist auch wirklich viel los. Ja. Ich war mal Radreiseleiter für die Radstrecke von Wien nach Budapest an der Donau. Und da waren wir die Ersten, die irgendwie dort waren. Und das war dann auch wirklich eben touristisch nicht leicht, dass man immer für unsere deutschen Gäste, die dann doch gewisse Ansprüche gehabt haben. Da war auch der Karnevalsprinz von Bonn dabei. Der hat jede Minute einen Witz geschoben. Aber wir mussten den mit Essen beliefern und es war echt schwer, Essen herbeizuschaffen. Wobei das ist eher selten in Ungarn, wenn normalerweise in Ungarn ist das. Ja, aber wenn man sich nicht auskennt. Wir waren halt auch ziemlich neu und irgendwie, also so dieses ausgebaute Netzwerk, wie man es bei uns hat. Ja, vor allem, weil man ja wesentlich langsamer unterwegs ist mit dem Rad als mit dem Auto. Nicht? Wenn man im Auto fährt, findet man immer was. Also das, aber man darf nicht vergessen, mit dem Rad ist man wesentlich langsamer. Das stimmt natürlich pro Tag. Aber man nimmt dann schon sehr viel von dieser Farbe auf, von diesem Land, das man da gerade passiert. Also eben Slowakei durch ein ganz kleines Stückel und dann eben Ungarn, das ist schon sehr eben Ungarn. Ja. Also für uns ist ja prinzipiell die Vorstellung, dass man das jetzt mit dem Schiff oder mit dem Rad erkundet, diesen zukünftigen Limes, das ist natürlich für uns die Idealvorstellung. Ja, weil wir finden ja diesen sanften Tourismus, der ein bisschen länger sich in einer Region aufhält, ist ja ein wesentlich verträglicherer. Also das entspricht ja wesentlich mehr der Vorstellung vom UNESCO Tourismus, das heißt nicht die Maximalausnutzung in 5 Stunden, sondern ganz einfach die Region erkunden, in der dieses Erbe gewachsen ist. Ja, das ist eigentlich unsere Zielvorstellung. Das ist mir gefallen diese Karten schon ganz gut, diese Autokarten, wo dann so grün angezeichnet ist, wo es besonders schön zum Fahren ist. Ich meine, das wird auch immer bleiben. Ja, also wir haben auch jetzt eben im Zug wir machen so einen Branding-Prozess und einen gemeinsamen Aktionsplan. Und natürlich mussten wir da feststellen, dass es sind, glaube ich, 2200 Kilometer Grenzanlagen. Ja, natürlich muss man feststellen, dass es spannendere Abschnitte gibt und weniger gut sichtbar. Es gibt ja auch viel von unserem Welterbe, das darf man nicht vergessen, ist ja überhaupt nicht sichtbar. Das heißt, es gibt sehr viele, Gott sei Dank, sehr viele Städte, die weder ausgegraben noch zerstört durch irgendwelche Überbauung, durch irgendwelche Ortschaften sind, die liegen halt heute noch unter der Erde und wissen tun wir sie eigentlich durch die neuen Dokumentationsmethoden, das heißt Fotografie aus der Luft, Geomagnetismus, Geophysik, durch diese Dinge, und das müssen wir auch unbedingt danach nachweisen für die UNESCO, weil die UNESCO verlangt von uns eine gewisse Definition von einer Kernzone. Ja? Also wir müssen auch sagen, warum das die Kernzone ist. Und wenn wir keine Grenzen für die Kernzone, keine logischen Grenzen, wie eben eine Umwallung von einem Kastell oder von einem Wachturm haben, dann können wir es auch nicht so leicht einschreiben. Ja? Also das fördert eigentlich unsere Forschung, unsere zerstörungsfreie Forschung. Mhm. Laserscans ist das ganz Neueste, nicht? Wie geht das? Ja, da fliegt auch ein Flugzeug über das Gebiet und tastet die Erdoberfläche sozusagen ab. Der große Vorteil von Laserscans ist, dass man das zum Beispiel auch im Wald machen kann. Das hat jetzt nichts mit der, das ist ja früher, hat ja früher nicht funktioniert mit Foto, also archäologische Fotos konnte man im Wald, das war ganz einfach Mittel, das man anwenden konnte. Wenn man nicht bis zum Boden durchkommt. Aber mit diesem Airborne Laserscans, das sind eben gewisse Einrichtungen, die auch eben den Widerstand und den Abstand messen zur Oberfläche. Weil doch immer wieder ein bisschen Laserstrahl durchkommt. Genau. Also so das ist ungehindert. Und dann gibt es eben ganz einfach, dann ergeben sich ganz einfach Territorien, ja, territoriale Bilder. Ja, ja. Und da sieht man dann zum Beispiel eben auch Erhebungen oder das Gegenteil halt stark ab. Und da gibt es tolle Aufnahmen, wo man ganze Kastelle, die nicht ausgegraben sind, halt durch diese ganz geringfügigen Erhebungen eigentlich feststellen kann. Ja? Mhm. Und die Archäologen sind ja dann jetzt bei dieser Arbeit, dann dieses Branding, ja wirklich im Kontakt mit der Gegenwart. Total in der Kontakt mit der Gegenwart. Ja, das müssen wir auch machen, weil uns ist ja wichtig, dass wir in dem Zusammenhang das hervorheben, also es besteht ja immer aus materiellem Erbe, das heißt also der physischen Präsenz, das heißt den Monumenten, die noch da sind, egal ob sichtbar oder unsichtbar, aber es geht natürlich auch um diese ganze immaterielle Kultur, die Römer mit sich gebracht haben, diesen Einfluss eben zwischen Ost-West, diesen Austausch, ja. Und da haben wir versucht, dass wir gesagt haben, wenn wir sowas machen, dann möchten wir eigentlich auch, dass diese typisch römischen Inhalte, ja, der immateriellen Kultur, dass die eigentlich betont werden mit diesem Erbe. Mhm. Das heißt, wir wollen eigentlich dieses schöne Erbgut, das wir von den Römern bekommen haben, wie eben Badekultur, dieses soziale Element um die Badekultur, ja, Wein und Brot zum Beispiel oder Festivals. Die Festkultur war ja im Römischen eines der wirklich bemerkenswertesten Elemente, ja, Marktplätze zum Beispiel sind ja ganz ein zentrales Element, auch im Mittelalter dann noch. Aber auch Streitkultur, Gladiatorenkämpfe, geht schon noch, noch was. Natürlich, was auch diese Theater, prinzipiell die Aufführungen, ja, diese, wie man heute sagt, Events, ja, natürlich, diese Eventkultur war auch dabei. Aber das ist ja sehr tourismuskompatibel. Das ist eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Wir wollen halt vermeiden, dass man wirklich Dinge nimmt. Ich sage Ihnen ein ganz kleines Beispiel, was wirklich nett war. Wir sind also jetzt eben in Italien eingeladen gewesen, die Kollegen in Italien, mit denen wir zusammenarbeiten aus Rimini, die eben auch uns ganz massiv bei dem Tourismuskonzept unterstützen, weil die ich bin ja Archäologin, ich bin nicht Touristikerin, aber die haben eine ganz langjährige Tradition, touristisch ihre antiken Monumente zu vermarkten. Und die haben uns nach Rimini eingeladen, weil sie eben dort auch diesen Limes Day, diesen internationalen Limes Day gefeiert haben. Und es ist auch ganz berechtigt, weil Rimini war eigentlich eine der Hauptdurchgangsstraßen und Hauptorte, von denen der Donaubereich überhaupt erobert worden ist. Ja? Richtung also Rom hin, praktisch. Nein, oder Richtung Norden hin. Aber das heißt man muss ja irgendwie raufkommen. Genau, bei Rimini kommt man dann vorbei. Bei Rimini kommt man ans Meer, ja? Okay. Und dann geht man praktisch über Aquileia und durch Slowenien, Ungarn und Österreich kommt man an die Donau. Ja, ja, okay. Beziehungsweise kommt man auch in den unteren Donauraum nach Belgrad von dort. Ja? Das heißt, Rimini ist so ein Knotenpunkt. Ja? Und darum ist das eigentlich auch direkt mit unserem Limes irgendwo in Verbindung zu bringen. Und da waren wir eben eingeladen und am Abend sind wir essen gegangen. Und beim Essen gehen, die haben dort eine original erhaltene Steinbrücke über den Fluss, der bei Rimini ins Meer mündet. Also wirklich ganz erhalten und da fahren heute die Autos drüber. Mhm. Also wirklich totale moderne Nutzung von einer uralten Steinbrücke. Ja. Und auch einen ganz schönen großen Triumphbogen. Am anderen Ende, die Hauptstraße entspricht genau der antiken Hauptstraße quer durch den antiken Ort. Und dort waren wir essen am Abend. Und da gab es einen Salat Tiberius. Ja? Eben Tiberiusbrücke, 50 Meter entfernt. Ja. Und dann haben wir festgestellt, dass in dem Salat Tiberius Mais und Tomaten drin sind. Und ich meine, sowohl Mais als auch Tomaten sind ja bekanntlich eigentlich erst nach Europa mit Kolumbus gekommen. Ja? Oh, oh. Und das sind so, das ist jetzt ganz kleine Dinge, ja. Aber wir haben gefunden, das ist wirklich, und die bemühen sich wirklich sehr, ja, in Rimini diese Tourismuskultur sehr hochwertig zu halten. Aber das geht dann wirklich, man muss da sehr viel Aufklärungsarbeit betreiben, und dass man nicht solche, ich meine, das ist lächerlich, ja. Also das ist ein ganz, aber es ist schon auch irgendwo, es zeigt im ganz, ganz Kleinen, worauf man eigentlich im Großen achten muss. Mhm. Das heißt, authentisch bleiben. Ja, wenn ich einen Salat Tiberius kreiere, dann sollte ich eigentlich diesen Salat kreieren mit Dingen, die Römer ganz in ihrem Alltag wirklich viel genutzt haben. Wenn man es gescheit macht. Es gibt ja von Auspicius gibt es ein römisches Kochbuch. Wir haben zum Beispiel in Zeiselmauer einen ein Lokal, das bietet einmal im Monat original römisches Essen an. Mhm. Ja, schau, schau. Ja, ja, das gibt's seit mehreren Jahren und das ist höchst erfolgreich, glaube ich. Also das ist und die bemühen sich wirklich um eine authentische römische Küche, ja. Also nicht nur ganz einfach sagen, das soll römisch sein, ja, sondern die bemühen sich anhand der Rezepte, die haben sie ab so weit als möglich haben sie die versucht original zu halten und kochen auch so. Gibt es eigentlich was Schlechtes auch? Also so Landstriche, die die Römer so richtig versaut haben? Also wo sie wirklich Fehler gemacht haben, schlechte Dinge, irgendwas, Katastrophen verursacht? Also gerade vielleicht entlang der Donau. Also an sich ist also, das ja sagt, immer, das war ja wirklich nicht gut. Es kommen ja immer, es ist, wo viele Leute neu hinkommen, die holzen mal viel ab. Ne? Okay, das ist mein Also mein prinzipiell der Holzbedarf war natürlich bei solchen Mengen von Leuten, die neu kommen, war extrem. Das heißt, diese Schlägerungen, aber das war jetzt nicht nur die Römer, ich glaube, das gab es schon vor den Römern, dass man relativ große Striche irgendwie abholt, ohne dass man sich damals gekümmert hat um Aufforstung. Ja? Das war jetzt nicht unbedingt das Thema, das man dann auch gleichzeitig gedacht hat. Das muss ich ja wieder, muss ich wieder reparieren. Mhm. Ich meine, in dem Ausmaß wie in moderneren Zeiten haben sie natürlich keinen Schaden angerichtet. Auch sozial, also dass sie irgendwelche Zwiste gestreut haben, die dann echt nicht mehr reparierbar waren. Naja, man muss ja wirklich sagen, dass, ich meine, das Römische Reich hat ja 500 Jahre gehalten, mehr oder weniger in unserem Bereich. Jetzt, wenn wir jetzt von heute zurückrechnen würden, 500 Jahre, und dann stellen wir uns einmal vor, dass in dieser Zeit ein halbwegs lebenswertes Leben möglich ist. Ich meine, das ist ja unvorstellbar, ja, 500 Jahre lang. Das heißt, es geht ja nur, wenn ich gewisse Parameter habe, die das prinzipiell erlauben. Das heißt, trotz dieser relativ diktatorischen Anlage der römischen Herrschaft ist ja auch ein großer Toleranzgedanken dahinter gestanden. Das heißt, man hat einmal, wenn sich die Leute friedlich verhalten haben, nicht automatisch alle ausgerottet oder sämtliche anderen Ideen nicht zugelassen. Das heißt, die Römer waren ja unglaublich großartig in der Art und Weise, indem sie ganz einfach lokale Gegebenheiten genial in ihr eigenes System integriert haben. Man hat ja dann ganz einfach, ein gutes Beispiel ist da die Religion. Es gab keltische Gottheiten in Österreich, wie die Römer gekommen sind. Die hat man ganz einfach integriert in die römischen Gottheiten, haben sie dann teilweise eben umgenannt, hat den römischen Namen auf die keltische Gottheit übertragen. Manchmal bleibt aber auch der keltische Name. Also da gab es eine sehr große Toleranz, muss man sagen. Und man hat versucht, die Eliten eines Landes, die Eliten, ja, das ist halt auch immer die Definition, sicher nicht die ganze Bevölkerung, aber die Eliten eines Landes in die Verwaltung mit einzubinden. Das heißt, es war ganz selbstverständlich, dass dann keltische Nobilität dann Bürgermeister gestellt hat, dass die natürlich dann wieder fürs Heer mit ihrer Nachkommenschaft, dass die dann ins Heer eingetreten sind und dort gute Chancen auf Offiziersposten gehabt haben, dass dann sogar Statthalter aus solchen Familien hervorgegangen sind. Also da gab es viele Aufstiegschancen auch für die ganz normalen einheimische Bevölkerung. Und ich glaube, dieses System und diese Flexibilität der Römer, sich da rund ums Mittelmeer wirklich an viele Gegebenheiten und die unterschiedlichsten Gegebenheiten ja eigentlich anzupassen, das hat ihnen eigentlich auch ermöglicht, so lange an der Macht zu bleiben, obwohl es natürlich genug Konflikte gegeben hat, das ist ganz klar, ja. Die letzte Sendung eben über das Universum, wo viel über Simulationen gemacht wird und man ändert die Parameter und dann lässt man wieder spielen. Das wäre natürlich auch interessant, so eine Simulation zu haben, wie sich die Gesellschaft oder das Leben entwickelt hätte, wenn die Römer eben nur so weit gekommen wären und eben dann die Germanen noch weiter oder wenn der Einfall von Stämmen bestimmten erfolgreicher gewesen wäre. Ja. Das wäre, also so eine Simulation wäre natürlich schon interessant. Aber das spielt halt nur in der Naturwissenschaft mit den Naturgesetzen, die jetzt dann doch ein bisschen einfacher sind. Ja, das sehen wir ja jetzt auch. Ich meine, es wird ja auch viel spekuliert, was wäre im 1914 passiert, wenn nicht. Ja, ne? Ja. Also auch da sieht man ja, das ist das, aber das ist wahrscheinlich wirklich ganz schwer. Ich meine, da reden wir alle nur von Hypothesen, ne? Ja. Weil da weiß keiner, was für Parameter dann noch mitgespielt hätten oder plötzlich aufgetaucht wären, mit denen man gar nicht jetzt rechnen kann oder könnte, ne? Und das gab es sicher zur Römerzeit auch. Also das ist ja auch eine Frage der Wirtschaft. Sehr, sehr viel ist auf die wirtschaftliche Situation zurückzuführen, nicht? Und das ist auch einer der großen Faktoren, die Wirtschaft im Reich, dass eigentlich das Reich dann auch zum Untergang bringt. Ja, weil natürlich mit dem ständigen Einfall von Barbaren, mit ständigen Angriffen wird natürlich die Wirtschaft geschädigt an den Grenzen. Das heißt, früher habe ich halt meine regelmäßigen Ernten, wenn mal jede zweite, dritte Ernte ausfällt, dann werde ich weniger Bevölkerung haben auf die Dauer. Dann habe ich weniger, die Grenzen schützen sozusagen. Dann kommt noch dazu, dass es halt dann vielleicht lokale Überfälle mehr gibt, weil ich weniger Soldaten habe. Also das ist eine Negativspirale, die sich dann entwickelt. Ne? Aber aus der Geschichte wissen wir ja immer, dass das eine Schaukelbewegung ist. Das ist immer auf eine Hochzeit folgt sehr oft dann irgendwo ein... Eine Erholung kann man es auch nennen vielleicht, ja, also wo sich das oder alles eine Dezimierung von Bevölkerung, ja, die unterschiedlichsten Gegebenheiten. Na, aber auch, also ich lerne gerade die Imkerei und da geht es auch um Räuberei, also wenn ein Volk schwach ist und den Eingang nicht verteidigen kann, da muss man als Imker sofort einmal den Eingang kleiner machen, damit einfach nicht die Räuberei losgeht. Und wenn einmal ein Volk, ein kleines oder ein schwaches Opfer einer Räuberei ist, das ist dann meist verloren, heißt es einfach, das ist erledigt. Ja. Also man darf keine Parallelen zwischen Bienen und Menschen ziehen, aber es sind einfach Organisationssysteme letztlich. Die sind universell wahrscheinlich. Die sind universell, ja. Wie wird es denn bei Ihnen jetzt weitergehen? Also auf dem Weg zum Welterbe Donau, von Ihrer Arbeit jetzt her, was erwartet Sie da für Sie selbst jetzt? Also von der Arbeit her ist es so, dass wir zwischen 2008 und 2011 haben wir schon ein EU-Projekt gehabt, wo Österreich, Slowakei und Ungarn ihre Nominierungsunterlagen, und zwar wirklich die Antragsdokumente geschrieben haben für die UNESCO. Und Slowakei und Ungarn auch diese Dokumente fertiggestellt haben. Die sind jetzt dabei, dass sie faktisch ihr Management auf die Beine stellen für diese Abschnitte. Das sind ja auch, also in Ungarn sind es 450 Kilometer, die da in irgendeiner Form auch gemanagt werden müssen. Weil das Wichtigste ist, wenn man bei der UNESCO einreicht, muss man den langfristigen Schutz garantieren. Das heißt, diese Objekte müssen unter Denkmalschutz gestellt werden. Aha. Meistens ist es ja nur ein Teil davon, der bis jetzt unter Denkmalschutz steht. Ja. Und das ist ja natürlich schon ein schwieriger interner politischer Prozess. Das ist ein interner Prozess, da muss man mit jeder Gemeinde und mit jedem, und teilweise in Österreich muss man eigentlich mit jedem Eigentümer, der Anteil hat, Kontakt aufnehmen. Ja, das kommt darauf an, wie die Landesgesetze sind, aber in Österreich muss man eigentlich mit jedem Eigentümer reden, der und den informieren, ne, der Anteil an solchen zukünftigen Welterbe hätte. Also die sind schon relativ weit. Wir haben jetzt mit dem jetzigen Projekt in 2 Jahren, faktisch haben wir die an der unteren Donau gearbeitet mit Kroatien, Serbien, Bulgarien und Rumänien. Haben ihnen einmal die Gegebenheiten sozusagen nahegebracht, wie haben das die anderen gemacht, wie haben die begonnen, wie sind die einzelnen Arbeitsschritte, die man setzen muss. Und im Projekt haben wir es jetzt so weit gebracht, dass wir wirklich alle Donauländer so weit haben, dass die Ministerien, meistens sind das die Kulturministerien, nicht immer, aber sehr oft, dass die wirklich gemeinsam an diesem Donau-Limes-Erbe arbeiten wollen und ihn auch einschreiben wollen. Also es sind wirklich alle Länder stehen dahinter, dass das ein zukünftiges gemeinsames Erbe wird, das sich an die bereits bestehenden Abschnitte anschließen soll. Was natürlich dort noch nicht gemacht ist, dort müssen noch in einem nächsten Projekt, in einem Folgeprojekt, und wir wollen ja nächstes Jahr, wenn das möglich ist, auch wieder gemeinsam einreichen, dass auch diese Länder, Kroatien bis zum Schwarzen Meer, ihre Nominierungsdokumente machen können. Weil die politische Situation im Kulturbereich ist ja wirklich jetzt so, dass man sagen kann, da muss man sie eigentlich unterstützen. Also jetzt nicht nur finanziell unterstützen, sondern eigentlich auch mit der Expertise von vielen Ländern. Mit den Erfahrungen, die man woanders gesammelt hat. Weil das ist ganz, ganz wichtig, zum Beispiel, dass man die lokale Bevölkerung die ja sehr viel im Endeffekt dann betroffen ist von diesen Dingen, dass man die von vornherein schon ganz massiv informiert und einbindet, weil dadurch gewinnt man wesentlich größere Akzeptanz. Und man kann ihnen auch schön nahebringen, was die Vorteile für sie sind. Ja, es ist ja durchaus ein Vorteil, wenn ich ein schön hergerichtetes Gebiet habe, das ja auch durchaus eine Erholungszone für einen Ort sein kann. Ja, das muss man ja nicht immer negativ sehen als absoluten Eingriff in seine persönliche Freiheit, sondern man kann das ja auch durchaus als positives Asset für Tourismus oder eben auch als schön gestalteten Bereich, in dem ich mich auch so aufhalten kann. Ja, wir haben so bulgarische Kollegin damit beauftragt, zum Beispiel so Modelle für römische Kinderspielplätze zu kreieren, ja. Weil warum soll ich nicht einen besonderen Spielplatz kreieren, dann neben so einem Kastell, ja, wo dann die Kinder sagen, ach, möchte ich auf diesen Römerspielplatz, weil der ist so toll, der ist ein bisschen was Besonderes. Nein, wir haben also gedacht, dass man gerade eben bei dem sogenannten Römerspielplatz, man braucht ja nur wenig ändern, ja. Ich meine, die Frage ist eben, dass ich dann Figuren, die ich da, diese VIP-Figuren, dass ich die dann ganz einfach in einer Formation aufstelle, statt sie irgendwo, dass ich sie irgendwo verteile, hallo, ja. Dass ich ganz einfach Erdhügel aufschütte, wo die Kinder simulieren können, ja. Schlammbatzen und Kanonenkugeln. Naja, Wasserspielplätze haben wir in Wien auch schon. Da leidet man ja auch nicht. Es darf da ruhig schon aber was. Aber es darf ein bisschen, es hat ein bisschen mehr Identität. Ja. Ja, warum muss ich immer nur so anonyme, abgekupferte Dinge machen, ja? Klar. Ja? Und das gibt es ja so eine internationale Spielplatzszene, die alle. Die Elemente können ja ruhig gleich bleiben. Ja, immer die Feder. Aber was man dann draufsetzt auf dieses VIP-Ding, das wird dann interessant. Ja, und wie ich sie anordne. Ja. Genau. Und da kann man ja. Die Punkte zählen, wann wir. Kann ich ja die Fantasie ein bisschen anregen der Kinder, statt sie nur ihren. Ja. Und ich meine, man kann auch sehr viel mit Holz und Erde machen. Ja. Also da kann man, wenn man da gute Ideen hat und wir wollen so ein paar Vorschläge machen, weil es scheint uns, wir haben viel, viel gesehen während unserer Projekte und es scheint uns manchmal so schade zu sein, dass das nicht ein bisschen spezifisch, themenspezifischer ausgenutzt wird, auch wenn das Ding, der Spielplatz direkt neben dem Römermuseum liegt oder neben dem Archäologiepark, ist es trotzdem ein Spielplatz, der nicht anders aussieht als Ich habe also das gesehen, rein aufwärts, wo ein bisschen bei so einem Spielplatz ans Mittelalter, an die Ritter angeknüpft wurde. Das war schon ein lokal gefärbter Spielplatz. Und ich glaube auch, dass das Anziehungspunkt wäre, ja? Weil die Kinder sind ja in der Hinsicht auch durchaus so, dass sie das unterscheiden können, was ihnen gefällt und was ihnen nicht gefällt, nicht? Und wo es irgendwo toller ist. Ja? Und so Konferenzen sind natürlich dann einfach eine Möglichkeit, alle diese Leute von diesen verschiedenen Ländern an einen Tisch zu bringen, in das Sky Lounge zu bringen, da habt ihr sicher gepunktet. Ja, das war schon also ein toller und das, ja, also den, das hat natürlich gerade den Leuten, die von anderen Ländern gekommen sind, hat das besonders gut gefallen. Naja, das muss schon erlaubt sein. Ist ja auch ein neues Gebäude, die Mathematiker sind auch drin. Ach so, das wusste ich nicht. Ja, ich wusste nur die Wirtschaft. Wirtschaft. Nein, die Mathematiker haben Teil. Okay. Und das tut ihnen allen auch sehr gut, ist ein schönes Gebäude. Ja. Genau. Und es ist ja auch wirklich, ich meine, gerade bei so einer Konferenz kann man das ruhig mal machen. Ja. Ne? Wann gibt es die nächste Konferenz? Wie geht es denn weiter? Also wir haben jetzt unsere Abschlusskonferenz, die wird also halb in Bulgarien und halb in Rumänien, also in Ruse und in Bukarest stattfinden. Das ist ja nur 60 Kilometer voneinander entfernt. Und wir haben uns für diese zwei Länder entschieden, weil eine der wichtigen Dinge, die uns ja jetzt unglaublich entgegenkommen, ist ja, dass es jetzt eine neue Donauraumstrategie gibt. Das heißt, eine europäische Strategie für den Donauraum. Eine politische Strategie. Eine politische Strategie der europäischen Ebene. Ja. Also ich bin vorige Woche mehrmals gefragt worden, was wissen die Leute überhaupt von der Donauraumstrategie? Und wir waren uns eigentlich alle einig, dass man zu wenig weiß. Ja, es ist natürlich schon immer wieder in den Zeitungen und es gibt in den Wochenendbelagen, gab es schon auch ganz interessante Themen und Zusammenstellungen. Aber wenn man irgendwen auf der Straße fragt, wissen Sie, was die Donauraumstrategie ist? Wenn Sie mich jetzt fragen, also ich muss sagen, ich weiß es nicht. Was ist die Donauraumstrategie? Also an sich ist das eine Strategie eben der Europäischen Union, um diese Einheit im Donauraum um die Einheit hervorzuheben. Ja, es gibt also einen Modellfall, eine einheitliche Strategie im baltischen Raum, wo eben die skandinavischen Länder zusammengearbeitet haben, eben mit Litauen, Lettland, Estland. Das ist so die, so ein Cluster sozusagen. Ja. Dieses neue deutsche Wort Cluster für verschiedene Interessen und unter anderem eben auch der Kultur, ja. Und, das soll helfen, ganz einfach diese Strukturen in den unterschiedlichen Ländern näher zu bringen. Viel mit Netzwerken zusammen. Und es wird ganz einfach unterstützt, dass man mehr zusammenarbeitet. Ja. Und da muss ich sagen, dass das eigentlich, also auch aus unserer Sicht heraus, wirklich ein Erfolg ist, weil natürlich diese Konferenzen, die im Rahmen dieser EU-Strategie für den Donauraum schon gelaufen sind seit 2-3 Jahren, weil die also uns auch ermöglicht haben, unser Spektrum an Partnern unglaublich zu erweitern in anderen Disziplinen. Die Archäologie, die kenne ich eh, die im archäologischen Partner oder die Historiker kennen, haben ihre Kontakte, aber dass ich jetzt zum Beispiel Kontakte mit Tourismusorganisationen in anderen Ländern bekomme, dass ich Museen kennenlerne, dass ich für verschiedene Universitätseinrichtungen, die sich mit Architektur oder Landschaftspflege beschäftigen, das wäre ohne diese Strategie nicht möglich, weil wieso kämen die Leute alle an einen Ort zusammen, nicht? Und diese Donauraumstrategie hat eben auch eine Priorität, Kultur und Tourismus. Und diese Priorität Kultur und Tourismus, die ist von Rumänien und von Bulgarien gemeinsam gemanagt. Mhm. Und darum haben wir uns entschlossen, unsere Abschlusskonferenz in diesen beiden Ländern zu machen, weil wir sind also zu einem Flagship im Kulturbereich ernannt worden, weil es gibt nicht so viele Themen, die jetzt alle Donauländer gemeinsam haben. Mhm. Ja. Bei den Römern ist das ja wirklich ganz eindeutig. Jedes Land hat einen Abschnitt des Donaulimes. Da gibt's keine Diskussion. Also das ist eindeutig. Und darum sind wir eben zu einem sogenannten Flaggschiff-Projekt geworden, was uns natürlich auch ganz gute Chancen gibt, zusammenzuarbeiten. Ja, Flaggschiff jetzt in welchen? In dem Kulturbereich von der Donauraumstrategie. Alles klar. In der EU's Donauraumstrategie. Damit gibt's auch praktisch, Es gibt die Chance, dass jeder interessiert ist, dass das weiterläuft. Ja, ja. Ja. Und darum sind wir eben auch nach Rumänien und Bulgarien mit unserer Abschlusskonferenz gegangen, weil wir gesagt haben, naja, wenn die zwei Länder diese Kultur- und Tourismusschiene vertreten sollen in dem Donauraum, in der Donauraumstrategie, dann macht es ja durchaus Sinn, wenn wir unsere Abschlussergebnisse dort sozusagen teilen mit den dementsprechenden Ministerien und den Zuständigen, weil man kommt ihnen ja doch näher, nicht? Also wenn man jetzt die Abschlusskonferenz, viele machen ja die Abschlusskonferenz dort, wo der Lead-Partner sitzt, und in dem Fall ist ja unser Institut eigentlich in dem ganzen Projekt der koordinierende und kommunizierende Partner. Aber wir haben gesagt, das ist eigentlich ganz klar, dass wir dorthin gehen müssen, weil unser Fokus war die untere Donau. Die sind in der Donauraumstrategie für Kultur und Tourismus zuständig, und darum wollen wir uns auch dort mit unseren finalen Projektergebnissen sozusagen präsentieren. Da kommt man dann sehr schnell in wirklich auch diese Organisationsfragen, und wie tickt die Europäische Union, wie ticken Institute, wenn sie zusammenarbeiten, was braucht es? Aber ich muss sagen, es ist auch eine Frage, also ich sehe das als eine Frage der Höflichkeit auch irgendwo, ja. Weil wenn sie sich, also ich habe mir vor 2 oder 3 Jahren, wie wir stark mit der Slowakei und mit Ungarn zusammengearbeitet haben, bin ich einmal bei uns in die Buchhandlung gegangen, wirklich große Buchhandlung, ja, und habe mir angeschaut, wie schauen dort die Donauführer aus, zum Beispiel für die Kreuzfahrer, die ja da von Regensburg, ja, genau, nicht alle, aber doch ein Teil, zumindest bis ans Schwarze Meer fährt. Und ich meine, das war erschreckend zu der damaligen Zeit. Das hat sich schon gebessert, muss man sagen. Da waren wirklich 3/4 der Reise war beschrieben zwischen Regensburg und Budapest. Mhm. Und dann gab es noch ein Viertel der Seitenanzahl gab's, und das war der ganze Streckenabschnitt von Budapest bis zum Schwarzen Meer. Mhm. Und zwar nicht, weil es dort jetzt nichts zu sehen gibt, sondern weil die Leute wirklich nicht gewusst haben, was es dort gibt. Das ist aber interessant, das ist schon sehr interessant, ja, ja. Genau. Also das ist ein unerschlossenes, das ist in weiten Teilen, und zwar, das ist wirklich immer noch in weiten Teilen ein unerschlossenes Gebiet, ja. Man weiß zu wenig, wo dort wirklich auch die touristisch interessanten Plätze sind. Genau. Und da ist eben die Frage, was ist denn eigentlich bemerkenswert? Und wenn man irgendwo in ein fremdes Land fährt, dann wird man die Dinge mal nicht in seinen Reiseführer reinschreiben, die man eh schon kennt. Das finde ich ganz interessant. Da hat wer, wenn ich praktisch in ein, in, ich komme in irgendein indonesisches Dorf, dann fallen mir die unterschiedlichen Dinge auf. Mhm. Und wenn ich etwas fotografiere, werde ich wahrscheinlich oft etwas fotografieren, was anders aussieht als das, was bei mir zu Hause ist. Und was wäre dann praktisch in diesen Donauländern eben an Bemerkenswerten, was ich dann in einen Reiseführer reingebe? Ist es das Gleiche, was ich dann eben auf der ersten Strecke habe, schon in Regensburg und in Wien? Mm. Oder sind es neue Sachen? Nein, es wären ja viele neue Sachen da. Da gibt's ja so viel zu entdecken im Endeffekt in diesem wesentlich größeren Abschnitt. Naja, zwischen Budapest. Ja. Es gibt eine ganze Menge wirklich toller Festungen direkt an der Donau. Mhm. Die in Serbien zum Beispiel, aber auch dann in Bulgarien. Es gibt wunderbare große Städte, wo aber heute noch kein Mensch stehen bleibt, ja. Also Ruse ist eine ganz schöne Stadt, die natürlich früher unter der Industrialisierung gelitten hat von der rumänischen Seite. Aber die jetzt aufblüht. Also ich war ein paar Mal in Ruse jetzt in den letzten Jahren. Und ich meine, das ist eine tolle Stadt mit toller Architektur, ja. Und das sind aber Dinge, die ich glaube, das war nicht im Bewusstsein, ja. Auch nicht im Bewusstsein der Reiseführer, Schreiber. Ja. Weil das war sozusagen ein unknown territory, ja. Yeah. Das ist wirklich nicht, und man hat auch die kleinen Dinge dann natürlich auch überhaupt nicht gesehen, ja. Man hat nicht einmal die großen Dinge gesehen, ja. Ich meine, wenn man es ganz ernst nimmt, muss man sagen, alles flussabwärts von Budapest ist dann noch Belgrad, Eisernes Tor, Donaudelta. Mhm. Und alles, was dazwischen ist, kam eigentlich in den Beschreibungen viel zu kurz. Das ist Party am Schiff, der wird dann durchgegangen. Ja, aber ich meine, wenn man schaut, was dann zum Beispiel zwischen Passau und Linz steht oder zwischen Linz und Wien, da hat man Einträge en masse, ja, was man alles anschauen könnte. Jeden Kilometer gibt es was anderes. Ja. Und das ist aber unten nicht anders. Das ist nur ganz einfach, unbekannt, ja. Es hat sich schon gebessert ein bisschen, ja. Aber es ist trotzdem noch ein Missverhältnis, ja. Da gibt es einfach noch was zu tun. Da gibt es genug zu tun und es gibt eigentlich auch auch für die Reiseführer gibt es ein Umdenken, ne? Ja. Dass man mal was Neues anbieten könnte, weil auch einer, der eine Donaukreuzfahrt gemacht hat, die vielleicht gerne eine andere Kreuzfahrt machen mit anderen Zielen. Ja, man muss sich da schon was einfallen lassen, weil wenn man auf der Donau fährt, letztlich, wenn dann einmal die Donau halbwegs breit ist, dann sieht man halt nur noch Büsche am Rand und dann muss schon einen guten Grund geben, dass man aussteigt. Immer in der Wachau will ich raus, ja. Ja, ja. Bitte bleibt ja stehen, weil da gibt's, ich sehe Marillenbäume und die sind auf einer wunderschönen Wiese. Bitte halt. Ja, Marillenbäume gibt es auch nicht das ganze Jahr, zumindest nicht blühend oder in. Naja. Also es gibt überall, ich glaube, wenn man danach suchen würde, glaube ich, gibt es eine ganze Menge wirklich toller Städten. Man muss halt aber auch bereit sein, sich was Neues anzuschauen. An ihnen zu arbeiten. Ja, Frau Jelek, vielen Dank. Ich glaube, wir hätten jetzt eine Reise gemacht, nicht rundherum, sondern einmal nach links, einmal nach rechts. Einmal aber nach oben, einmal nach unten. Nein, es war dann doch schon ein rundherum. Haben wir etwas Wichtiges vergessen, wo Sie sagen, jetzt komm da und über das gerade, das war ja eigentlich, was wir gemacht haben. Nein, wir haben schon über das geredet, was Ihr Thema ist. Ja, also dadurch, dass unser Thema so breit ist, kann man eigentlich von vielen Seiten beleuchten. Ja. Also ich glaube schon, ich meine, vielleicht ein Thema noch, was uns am Herzen liegt. Im ganzen Donauraum gibt es eigentlich ein Problem, dass wir immer mehr Erde, immer mehr Land sozusagen versiegeln. Ja? Mhm. Dass wir Supermärkte bauen, dass wir im Endeffekt Gewerbebereiche bauen und immer mehr Land und Landschaft eigentlich betoniert wird, ja. Und das ist etwas, was auch für uns ein massives Problem ist, weil sehr viel von diesen römischen Orten, also sowohl die Befestigungsorte, die Kastellorte, als auch die zivilen Bereiche rundherum, natürlich bei solchen Infrastrukturmaßnahmen zerstört werden. Und von der Natur her wissen wir und von den Ressourcen her wissen wir, dass eigentlich das nicht so weitergehen kann. Also wir können nicht ganz einfach unseren ganzen Lebensraum sozusagen versiegeln. Ja, da muss man in Zukunft wahrscheinlich umdenken. Und darum ist es uns ein besonderes Anliegen, dass wir also auf der einen Seite mit dieser Landnutzung zusammenarbeiten, weil ja. wir wollen ja keinen Stillstand in der Entwicklung. Das und es ist eine Kulturlandschaft, die auch wirklich bewirtschaftet wird. Und also, es sollte auch bewirtschaftet werden, ja. Sie sollte nicht nur versiegelt werden, ja? Ja. Also das ist das eine. Und das zweite ist natürlich, dass man dann aber ganz schnell bei Planungsinstrumenten landet, das heißt langfristige Planung, Raumplanung eigentlich nicht, weil es eben auch nicht darum geht, dass was mache ich morgen, sondern es geht eigentlich, wie schaut unsere Umwelt aus in 10, 20, 50 Jahren. Ja? Und das ist wiederum Partizipation heutzutage, weil man eben das nicht mehr hinaufplant, sondern mit den Leuten auch entwickelt. Ja. Und das braucht wieder Geld und Erfahrung. Ja. Und dass man sich ganz bewusst entscheidet, welche Bereiche möchte ich eigentlich freihalten, welche Bereiche sind mir wichtig auch fürs Leben, also die Lebensqualität spielt da eine Rolle. Und ich glaube, das ist als Schluss für uns, weil ja auch die Lebensqualität im UNESCO-Gedanken sehr stark verankert ist. Ich glaube, das ist als Schlusswort vielleicht gar nicht schlecht, weil das ist eigentlich auch wirklich, das ist uns ein Anliegen. Es soll eine bessere Lebensqualität auch mit unserem ein bisschen exotischen Welterbe ermöglichen an der Donau. Ja? Dankeschön. Gern geschehen. Danke. Sonja Jelek, ich war bei Ihnen zu Gast und das war ein Ausflug von der Milchstraße auf die Wasserstraße, nämlich die Donau. Und so hat die physikalische Soiree in der 193. Ausgabe mal ein bisschen einen Umweg auf die Erde gemacht. Also, ein bisschen einen Umweg 2000 Jahre. Ja, in die Vergangenheit, aber das war ja, wie gesagt, nichts Neues. Also eben die Astronomen, die Vergangenheit ist da das normale Sache. Ja. Dankeschön. Ich bedanke mich für das Gespräch. Und Lothar Bodingbauer verabschiedet sich aus Wien. Thank you.